Das Präsidium der obersten Volksversammlung der Demokratischen Volksrepublik Korea ratifizierte am 16. Juni zu C105 2016 die Konvention der UNO gegen die grenzüberschreitenden organisatorischen Verbrechen. Das Dokument über den Eintritt in diese Konvention wird bald dem UNO-Generalsekretär, Verwahrer dieser Konvention, eingereicht. Die Regierung der DIVJK wird weiterhin am Standpunkt gegen organisierte Verbrechen aller Formen konsequent festhalten und auf der Grundlage dieser Konvention einen aktiven Beitrag dazu leisten, im Kampf gegen organisierte Verbrechen wie Geldwäsche und Terrorsponsoren das internationale Vertrauen weiter zu vertiefen und die Zusammenarbeit mit anderen Ländern zu intensivieren.